Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute gehen wir mal an den Rand der Forschung. Ganz nach vorne, ganz was Neues, was man jetzt erst richtig verstanden hat. Es geht um Röntgenstrahlung, es geht um Radiostrahlung, es geht um Surveys, um lange Belichtungen am Himmel, genaues Hingucken am Himmel. Und es geht vor allen Dingen um eine besondere Art von Objekten, die sich eigentlich dem Universum sonst nicht so wirklich mitteilen. Es geht naturgemäß um schwarze Löcher. Ein schwarzes Loch ist ja eigentlich eine Sternleiche. Also ein stellares schwarzes Loch ist ein toter Stern. Und wie das so ist mit Leichen, da geht man eigentlich davon aus, dass sie sich sonst nicht mehr weiter äußern. Die liegen in ihrem Grab und vergehen. Bei schwarzen Löchern allerdings kann das anders sein. Ab und zu kommt zum Beispiel mal eine Gaswolke in die Nähe eines schwarzen Loches, wird von dem Loch eingefangen, ja, und das Gas leuchtet auf. Es gibt den Todesschrei der Materie ab. Meistens im Röntgenbereich, also harte Strahlung. Warum? Weil das Gas bei seiner Beschleunigung zum schwarzen Loch heiß wird, wird sehr heiß, Millionen Grad heiß. Und dann ist das Gas verschwunden und ist im schwarzen Loch verschluckt. Das heißt, wenn man einen Röntgenausbruch am Himmel beobachtet, dann ist das häufig ein schwarzes Loch, was gerade Gas verschluckt hat. Nicht? Es gibt natürlich auch schwarze Löcher, die haben Begleiter. Ne? Die ziehen das Gas vom Begleiter zu sich. Es entsteht eine Scheibe. Und auf die Art und Weise verliert der Begleiter seine Hülle, lässt also quasi die Hosen runter. Und auch da gibt es Röntgenflares und Radiojets, die ausbrechen und. Also das sind aber eigentlich alles Objekte, bei denen man davon ausgeht, dass sie an einem Orte verharren. Nicht? Sich zwar mit der allgemeinen galaktischen Rotation mitbewegen, aber dass sie an einem Orte verharren. Was man aber jetzt entdeckt hat, ist was völlig anderes. Nämlich ein schwarzes Loch, das mit einem Affenzahn durch die Milchstraße rauscht. Deswegen die Frage heute, bewegen sich schwarze Löcher? Bewegen die sich irgendwie durch den Raum? Ja? Und vor allen Dingen, wer ist der Beweger? Ja? Wer kann solche Riesenbrocken, die zusammengeschrumpft sind, auf wenige hundert oder tausend Kilometer, ja? Wer kann die beschleunigen? Wer kann die auf so eine Geschwindigkeit beschleunigen? Gucken wir erstmal, was die Datenlage. Am 29. März des Jahres 2000, also schon eine Weile her, entdeckte ein Röntgenteleskop am Himmel einen Röntgenausbruch. Einen unglaublichen Röntgenausbruch. Und man wusste relativ schnell, und zwar aus Beobachtungen im optischen Bereich, dass es sich dabei um ein Objekt handeln muss, das offenbar aus einem Stern besteht, und zwar einem relativ normalen Stern. Um den herum aber sich irgendwas bewegt. Und das offenbar dafür verantwortlich ist, dass dieser Röntgenausbruch zustande kommt. Ein Röntgenausbruch tausendmal leuchtkräftiger oder heller als die Sonne. Und das in einem Abstand von 6000 Lichtjahren. Und zwar oberhalb der galaktischen Scheibe. Also nicht aus der Scheibe der Milchstraße, das ist ja dieses Band, was wir immer am Himmel sehen, wir sitzen ja in der Milchstraße drin, sondern offenbar aus einem Bereich oberhalb der Milchstraße. Der sogenannte galaktische Halo. Das ist also, wie soll ich sagen, quasi die Atmosphäre der Milchstraße. In dieser Atmosphäre scheint dieses Objekt, und das ist inzwischen auch bestätigt, existiert dieses Objekt tatsächlich. Was ist das für ein Objekt? Nun, aus der Leuchtkraft, also aus der Leuchtkraftschwankung, aus dem Anstieg der Leuchtkraftkurve und Radiobeobachtung zusammen mit den Röntgenbeobachtungen ließ sich die Größe des Systems ausrechnen. Das waren 0,03 AU. Also ein AU sind ja 150 Millionen Kilometer. Das heißt, die Radiojets sind 4,5 Millionen Kilometer von diesem Röntgenobjekt herausgeschossen worden. Kaum hatte man das entdeckt, und das ist alles erst im Jahre 2001 passiert, nannte man dieses Objekt einen sogenannten Mikroquasar. Also, weil es alle Anzeichen hat von einem Quasar, nur eben viel kleiner. Ein Quasar, quasi-stellares Objekt, das ist ja ein aktives Zentrum von einer großen Galaxie, in der also ein schwarzes Loch liegt mit 3 Milliarden Sonnenmassen und das frisst pro Jahr eine Sonnenmasse an Gas locker auf, hat eine Leuchtkraft, die geht ins Billionenfache der Sonne aus einem Gebiet, das so groß ist wie das Sonnensystem. Das ist ein Quasar, das ist also eine Riesenmaschine, eine riesengroße Relativitätsmaschine sozusagen, weil das schwarze Loch um sich herum so eine große Akkretionsscheibe macht und die Energie oder die Masse wird direkt in Energie umgesetzt mit 40% Effizienz. Das ist ein richtig großer Quasar. Die Dinge sind sehr weit weg. Nicht? Und jetzt so ein Mikroquasar in der Milchstraße zu beobachten, das ist natürlich für Astronomen was Besonderes. Nun, was zeigt dieser Mikroquasar? Wie gesagt, Röntgen Fluktuation, also das variiert, und aus den Variationszeiten lässt sich die Größe ausrechnen. Warum? Naja, diese Zeitskala multipliziert eine Lichtgeschwindigkeit, weiß man gleich, wie groß das Ding ist, ist klar. Das ist aber noch nicht alles. Vielmehr wird es durch die Radiostrahlung wird es besonders interessant. Radiostrahlung kann man nämlich besonders empfindlich aufnehmen, sehr genau aufnehmen. Ja? Und dann kam etwas zutage. Man konnte nämlich zum ersten Mal die Geschwindigkeit dieses Objektes messen. Und zwar die Geschwindigkeit, mit der sich das Ding durch die Milchstraße durchbewegt. Das zeige ich Ihnen jetzt mal. Man hat also aus aufeinanderfolgenden Beobachtungen im Radiobereich die Bahn des Objektes in der Milchstraße beobachtet und nachgerechnet und hat also dann herausgefunden, dass es so sein muss. Also, dieses Objekt, das wir da sehen, bewegt sich offenbar immer wieder durch die Ebene der Milchstraße durch. Das, was Sie hier an roten Pfeilen sehen, ist die berechnete Bahn dieses Objektes. Und zurzeit steht es eben 6000 Lichtjahre von der Sonne entfernt im Halo der Milchstraße, also in der Atmosphäre oberhalb der galaktischen Scheibe. Das ist der Mikroquasar, der im Röntgenbereich beobachtet wurde und natürlich im Radiobereich eben auch. Und diese Radiobeobachtungen machten es nun möglich, die entsprechenden Beobachtungen tatsächlich auszufüllen mit Berechnungen. Das Ding bewegt sich mit 150 Kilometer pro Sekunde durch die Milchstraße. Es bewegt sich durch die Milchstraße auf einer, wie man ja gesehen hat, sehr merkwürdigen Bahn. Es saust aber also immer mal wieder durch die Scheibe durch, kommt in den Halo rein, saust wieder in die Scheibe rein und und. Die Frage ist nun folgende. Es handelt sich bei allem, was man inzwischen ausgerechnet hat, aus den Fluktuationen, aus den Leuchtkraftschwankungen im Röntgenbereich, aus den Jets im Radiobereich, handelt es sich um ein Objekt, was mindestens 6, möglicherweise sogar 7 Sonnenmassen hat. Es ist ein schwarzes Loch. Warum? Naja, ist klar. Neutronensterne sind niemals schwerer als 2,8 Sonnenmassen. Und Neutronensterne sind ja diejenigen, die also bei einer Supernova-Explosion dann übrig bleiben, wenn der Kern einer Supernova, also der Sternrest, nicht so schwer ist, dass er völlig zum schwarzen Loch wird. Neutronensterne sind das Normale, was passiert, wenn ein Stern explodiert. Ja? Ein großer Stern. Ein großer Stern wird zum Neutronenstern. Ein ganz großer Stern wird zum schwarzen Loch im Innern, weil nämlich die Größe dieses Sternrestes auf einmal größer ist als 2,8 Sonnenmassen. Es gibt keinen Druck mehr, der die Gravitation aufhalten kann und dann stürzt alles zum schwarzen Loch zusammen. Das heißt aber, was würden wir denn für schwarze Löcher erwarten, nicht? Schwarze Löcher mit Massen größer als 2,8 Sonnenmassen, aber nicht viel größer. Nur so 3 oder 4 Sonnenmassen. Da müsste eigentlich Feierabend sein. Damit ein schwarzes Loch von 6 oder 7 Sonnenmassen entsteht, ja, da muss schon ganz schön was explodiert sein, damit so ein riesengroßes schwarzes Loch übrig bleibt. Das kann man ausrechnen, das muss ein Stern gewesen sein mit 100, vielleicht 200 oder 300 Sonnenmassen. Das muss man sich mal überlegen. So einen Stern haben wir momentan in der Milchstraße nicht im Anschnitt. Vielleicht einen, aber man weiß man nicht so genau, ob der 100 Sonnenmassen hat. Der ist vielleicht wenig. Aber diese Riesenteile, wo kommen die eigentlich her? Und wo kommt dieses schwarze Loch her? Woher kriegt das schwarze Loch seine Geschwindigkeit? Wenn Sterne explodieren, gehen wir erstmal wieder zurück zu den Neutronensternen. Wenn ein Stern explodiert, dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, die Explosion ist völlig symmetrisch. Das heißt, die Hüllen fallen von allen Seiten auf den Kern gleichmäßig drauf. Bumm, Ende der Veranstaltung. Wenn die symmetrisch explodieren, die Hüllen, was passiert dann? Dann gibt es überhaupt keinen Impulsübertrag, keinen Netto-Impulsübertrag auf den Kern, nämlich auf diesen Neutronenstern. Und der Neutronenstern bleibt stehen. Bumm, ist klar. Ne? Da drückt die eine Seite genauso wie die andere, der Stern bleibt stehen. Was aber jetzt, wenn die Explosion asymmetrisch ist? Ne? Aus irgendwelchen Gründen fällt die eine Seite der Hülle schneller auf den Neutronenstern als die andere. Was gibt es dann? Na, genau, es gibt einen Kick. Und so gibt es in unserer Milchstraße etliche Neutronensterne, die teilweise mit bis zu 600 Kilometer pro Sekunde, also schon ordentlich, in den galaktischen Halo hinaussausen. 600 Kilometer pro Sekunde. Naja gut, also offenbar gibt es jede Menge asymmetrischer Explosionen. Das ist ja auch normal, ja, dass die Dinge nicht perfekt funktionieren. Das ist ja völlig normal. Kennen Sie aus dem alltäglichen Leben, ist es eigentlich nie irgendwas perfekt. so dass kein Impuls übertragen wird, nicht? Wie ist es dann mit dem schwarzen Loch? Woher kriegt das schwarze Loch so einen Impuls, dass es mit 150 Kilometer pro Sekunde sich bewegen kann, obschon es mindestens zweimal, vielleicht sogar dreimal so schwer ist wie die Neutronensterne? Das ist ein Problem. Das versteht man nicht. Immer noch nicht. Ne? Die einzige Möglichkeit, die es heute dazu gibt, ist eine ganz merkwürdige. Das schwarze Loch, von dem wir da die ganze Zeit reden, bewegt sich ja, wie ihr sagt, durch die Scheibe hindurch und kommt wieder in den Halo zurück. Und wenn die Scheibe hindurch... Da draußen im Halo der Milchstraße gibt es Gebilde, das sind die sogenannten Kugelsternhaufen. Das sind also relativ dichte und vor allen Dingen alte, saumäßig alte Gebilde. Die ältesten Gebilde in der Milchstraße, die sind ganz, ganz, ganz früh beim Entstehen der Milchstraße entstanden. Sehr, sehr dicht gepackte Sternhaufen. Was heißt das jetzt, dicht gepackt? Will ich Ihnen mal einen Eindruck vermitteln. Der nächste Stern, also von uns, von der Sonne bis zum nächsten Stern, sind es ja so grob ein paar Lichtjahre, sagen wir mal 4 Lichtjahre. Ne? In den Kugelhaufen, in den Zentren von Kugelhaufen, sind die Sterne weniger als 1000 Lichtjahr voneinander entfernt. Also man möchte fast sagen, die berühren sich. Naja, das berühren sich nicht ganz, aber sie sind sehr nah beieinander. Was hat das zur Folge? Wenn sich schwere Körper, ja, wenn schwere Körper sehr nah beieinander sind, dann fangen die an, Kräfte aufeinander auszuüben, und zwar ziemlich starke Kräfte. Je enger, umso schlimmer, nicht? Ist klar. Dann kann es schon mal passieren, dass ein Stern an einem anderen Stern vorbeiläuft und dann schießt er den raus. Dann reißt er den weg. Und genau so muss das bei dem schwarzen Loch jetzt auch gewesen sein. Das ist momentan die Standardfolklore. Das Standardmodell, dass nämlich ein solches schwarzes Loch, wie wir es da beobachten, das sich durch die Milchstraße immer wieder durchbewegt und sich durch den damals einmaligen Röntgenausbruch bemerkbar gemacht hat, dass dieses schwarze Loch aus einem Kugelhaufen herausgejagt worden ist und sich seitdem eben mehr oder weniger unbeeinflusst vom Rest durch die Milchstraße bewegt. Das heißt, das, was man hier entdeckt hat, das ist so ein ganz besonders astroarchäologischer Fund. Ja? Man hat also jetzt einen Stern entdeckt, der seit Jahrmilliarden durch die Milchstraße saust, der aus einem Gebilde kommt, wie so einem Kugelhaufen, der möglicherweise 13 Milliarden Jahre alt ist. Denn die Kugelhaufen sind die ersten Gebilde, die sich in einer Galaxie bilden. Und auf die Art und Weise hat man also jetzt mit diesen Röntgenbeobachtungen was ganz, ganz, ganz Frühes entdeckt. Das ist überhaupt das erste Objekt von dieser Art. Gleichzeitig aber macht es Beobachtungen möglich, die sehr, sehr, sehr empfindlich und sehr genau die Bewegung von Gas zum Beispiel in der Nähe von einem schwarzen Loch begutachten und erkennen lassen. Denn dieser Mikroquasar, den man da sieht bei dieser Röntgenquelle, das ist sozusagen das Spielzeugmodell für die aktiven galaktischen Kerne, die Milliarden von Lichtjahren von uns entfernt sind und die sich durch gewaltige Jets, also durch riesengroße Millionen Lichtjahre lange Plasmaströmungen bemerkbar machen, in denen im Innern ebenfalls nicht nur Röntgenstrahlung, sondern jede Menge Gammastrahlung freigesetzt wird. Also die Beobachtung von galaktischen Quellen, in dem Fall nämlich, hat also sehr wohl Konsequenzen für die Astronomie auch auf extragalaktischer Ebene. Man versucht einfach aus den Dingen, die man in der Nähe beobachtet, im Fall ein schwarzes Loch, das von seinem Begleiter jede Menge Materie auf sich zieht, darauf zu schließen, was sich in der Nähe von anderen schwarzen Löchern abspielt. Und Sie wissen ja eines, ne? Wir wissen ja definitiv, ne? Dass die Sterne nicht da sind, wenn keiner hinguckt.